Ich hab dir gesagt, wir müssen uns auf den Tisch fallen. Ja. Wir haben einen Tagungsraum reservieren können. Aha. Und da hängt ein großer Fernseher. Und vielleicht können wir da ein mobiles DVD-Teil. Ja, wir können es ja ausprobieren. Aber nachher probieren wir das. Okay. Wie heißt es? Okay, dann heißt es mobiles DVD-Teil. Sollen wir es nachher mal versuchen? Ja, wenn es nicht damit funktioniert, dann können wir es damit versuchen. Okay, ich habe sowieso keine Ahnung, brauchst du mir eigentlich. Ja, versuch's gleich einfach mal, wenn du Lust hast. Ich hole es mal runter, weil sie noch das unterstützt. Wenn nicht, dann kann ich das auch durch den Rechner abspielen. Ich habe hier auch Ghetto Veteran, den allerbesten Film aller Zeiten. Okay, schauen wir einfach. Ja. Ja? Ist was muss ich? Nein, aber wer Lust hat, darf er gucken. Ihr müsst gar nicht, ihr müsst eigentlich hier mit Essen in dieser Zeit. Gibt's jetzt Essen? Habt ihr denn noch Hunger, wenigstens? Ja, ich mach das. Okay, ich komm. Ich kann die gar nicht treffen.